Mir selber kamen die damaligen Stunden wie eine Erlösung aus den ärgerlichen Empfindungen der Jugend vor. Ich schäme mich auch heute nicht, es zu sagen, dass ich überwältigt von stürmischer Begeisterung in die Knie gesunken war und dem Himmel aus übervollem Herzen dankte, dass er mir das Glück geschenkt, in dieser Zeit leben zu dürfen. Ein Freiheitskampf war angebrochen, wie die Erde noch keinen gewaltigeren bisher gesehen, denn so wie das Verhängnis seinen Lauf auch nur begonnen hatte, dämmerte auch schon der breitesten Masse die Überzeugung auf, dass es sich diesmal nicht um Serbiens oder Österreichs Schicksal handelte, sondern um Sein oder Nichtsein der deutschen Nation. Zum letzten Male auf viele Jahre war das Volk hellseherisch über seine eigene Zukunft geworden. So kam denn auch gleich zu Beginn des ungeheuren Ringens in den Rausch einer überschwänglichen Begeisterung der nötige, ernste Unterton, denn diese Erkenntnis allein ließ die nationale Bewegung mehr werden als ein bloßes Strohfeuer. Der Ernst aber war nur zu sehr erforderlich, machte man sich doch damals allgemein auch nicht die geringste Vorstellung von der möglichen Länge und Dauer des nun beginnenden Kampfes. Man träumte, den Winter wieder zu Hause zu sein und dann in erneuter friedlicher Arbeit fortzufahren. Was der Mensch will, das hofft und glaubt er. Die überwältigende Mehrheit der Nation war des ewigen unsicheren Zustandes schon längst überdrüssig. So war es auch nur zu verständlich, dass man an eine friedliche Beilegung des österreichisch-serbischen Konfliktes gar nicht mehr glaubte, die endgültige Auseinandersetzung aber erhoffte. Zu diesen Millionen gehörte auch ich. Kaum war die Runde des Attentats in München bekannt geworden, so zuckten auch sofort zwei Gedanken durch meinen Kopf. Erstens, dass der Krieg endlich unvermeidlich sein würde, weiter aber, dass nun der habsburgische Staat gezwungen sei, den Bund auch zu halten, denn was immer man am meisten befürchtet hatte, war die Möglichkeit, dass Deutschland selber eines Tages vielleicht gerade infolge dieses Bündnisses in einen Konflikt geraten konnte, ohne dass aber Österreich die direkte Veranlassung hierzu gegeben hätte. Und so der österreichische Staat aus innerpolitischen Gründen nicht die Kraft des Entschlusses aufbringen würde, sich hinter den Bundesgenossen zu stellen. Die slawische Majorität des Reiches würde eine solch gefasste Absicht sofort zu sabotieren begonnen haben und hätte immer noch lieber den ganzen Staat in Trümmer geschlagen, als dem Bundesgenossen die erforderte Hilfe gewährt. Diese Gefahr war nun beseitigt. Der alte Staat musste fechten. Man mochte wollen oder nicht. Meine eigene Stellung zum Konflikt war mir ebenfalls sehr einfach und klar. Für mich stritt nicht Österreich für irgendeine serbische Genugtuung, sondern Deutschland um seinen Bestand, die deutsche Nation um Sein oder Nichtsein, um Freiheit und Zukunft. Bismarcks Werk musste sich nun schlagen. Was die Väter einst mit ihrem Heldenblute in den Schlachten von Weißenburg bis Sedern und Paris erstritten hatten, musste nun das junge Deutschland sich aufs Neue verdienen. Wenn dieser Kampf aber siegreich bestanden wurde, dann war unser Volk in den Kreis der großen Nationen auch wieder an äußerer Macht eingetreten, dann erst wieder konnte das Deutsche Reich als ein mächtiger Hort des Friedens sich bewähren, ohne seinen Kindern das tägliche Brot um des lieben Friedens willen kürzen zu müssen. Ich hatte einst als junger Mensch so oft den Wunsch gehabt, doch wenigstens einmal auch durch Taten bezeugen zu können, dass mir die nationale Begeisterung kein leerer Wahn sei. Mir kam es so oft fast als Sünde vor, Hurra zu schreien, ohne vielleicht auch nur das innere Recht hierzu zu besitzen. Denn wer durfte dieses Wort gebrauchen, ohne es einmal dort erprobt zu haben, wo alle Spielerei zu Ende ist und die unerbittliche Hand der Schicksalsgöttin Völker und Menschen zu wägen beginnt auf Wahrheit und Bestand ihrer Gesinnung? So quoll mir wie Millionen anderen, denn auch das Herz über vor stolzem Glück, mich nun endlich von dieser lähmenden Empfindung erlösen zu können. Ich hatte so oft Deutschland über alles gesungen und aus voller Kehle Heil gerufen, dass es mir fast wie eine nachträglich gewährte Gnade erschien, nun im Gottesgericht des ewigen Richters als Zeuge antreten zu dürfen zur Bekundung der Wahrhaftigkeit dieser Gesinnung. Denn es stand bei mir von der ersten Stunde an fest, dass ich im Falle eines Krieges, der mir unausbleiblich schien, so oder so die Bücher sofort verlassen würde. Ebenso aber wusste ich auch, dass mein Platz dann dort sein würde, wo mich die innere Stimme nun einmal hinwies. Aus politischen Gründen hatte ich Österreich in erster Linie verlassen. Was war aber selbstverständlicher, als dass ich nun, da der Kampf begann, dieser Gesinnung erst recht Rechnung tragen musste. Ich wollte nicht für den habsburgischen Staat fechten, war aber bereit, für mein Volk und das dieses verkörpernde Reich jederzeit zu sterben. Am 3. August reichte ich ein Immediatgesuch an Seine Majestät König Ludwig III. Ein mit der Bitte, in ein bayerisches Regiment eintreten zu dürfen. Die Kabinettskanzlei hatte in diesen Tagen sicherlich nicht wenig zu tun. Umso größer war meine Freude, als ich schon am Tag darauf die Erledigung meines Ansuchens erhielt. Als ich mit zitternden Händen das Schreiben geöffnet hatte und die Genehmigung meiner Bitte mit der Aufforderung las, mich bei einem bayerischen Regiment zu melden, kannte Jubel und Dankbarkeit keine Grenze. Wenige Tage später trug ich dann den Rock, den ich erst nach nahezu 6 Jahren wieder ausziehen sollte. So, wie wohl für jeden Deutschen, begann nun auch für mich die unvergessliche und größte Zeit meines irdischen Lebens. Gegenüber den Ereignissen dieses gewaltigsten Ringens fiel alles Vergangene in ein schales Nichts zurück. Mit stolzer Wehmut denke ich gerade in diesen Tagen, da sich zum 10. Male das gewaltige Geschehen jährt, zurück an diese Woche des beginnenden Heldenkampfes unseres Volkes, den mitzumachen das Schicksal mir gnädig erlaubte. Wie gestern erst zieht an mir Bild um Bild vorbei, sehe ich mich im Kreise meiner lieben Kameraden eingekleidet, dann zum ersten Male ausrücken, exerzieren und so weiter, bis endlich der Tag des Ausmarsches kam. Die einzige Sorge quälte mich in dieser Zeit, mich wie so viele andere auch, ob wir nicht zu spät zur Front kommen würden. Dies allein ließ mich oft und oft nicht Ruhe finden. So blieb in jedem Siegesjubel über eine neue Heldentat ein leiser Tropfen Bitternis verborgen, schien doch mit jedem neuen Siege die Gefahr unseres zu spät Kommens zu steigen. So kam endlich der Tag, an dem wir München verließen, um anzutreten zur Erfüllung unserer Pflicht. Zum ersten Male sah ich so den Rhein, als wir an seinen stillen Wellen entlang dem Westen entgegenfuhren, um ihn, den deutschen Strom der Ströme, zu schirmen vor der Habgier des alten Feindes. Als durch den zarten Schleier des Frühnebels die milden Strahlen der ersten Sonne das Niederwalddenkmal auf uns herabstehen ließ, da brauste aus den endlos langen Transportzügen die alte Wacht am Rhein in den Morgenhimmel hinaus und mir wollte die Brust zu enge werden. Und dann kommt eine feuchte, kalte Nacht in Flandern, durch die wir schweigend marschieren, und als der Tag sich dann aus den Nebeln zu lösen beginnt, da zischt plötzlich ein eiserner Gruß über unsere Köpfe uns entgegen und schlägt mit scharfem Knall die kleinen Kugeln zwischen unsere Reihen den nassen Boden aufpeitschend. Ehe aber die kleine Wolke sich noch verzogen, dröhnt aus 200 Kehlen dem ersten Boten des Todes das erste Hurra entgegen. Dann aber begann es zu knattern und zu dröhnen, zu singen und zu heulen, und mit fiebrigen Augen zog es nun jeden nach vorne, immer schneller, bis plötzlich über Rübenfelder und Hecken hinweg der Kampf einsetzte, der Kampf Mann gegen Mann. Aus der Ferne aber drangen die Klänge eines Liedes an unser Ohr und kamen immer näher und näher, sprangen über von Kompanie zu Kompanie, und da, als der Tod gerade geschäftig hineingriff in unsere Reihen, da erreichte das Lied auch uns, und wir gaben es nun wieder weiter. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt.